Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder eine Freitemennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Gisela. Und die Gisela ist 51. Guten Morgen, Gisela. Hallo? Ah. Nee. Christoph ist der Erste. Stimmt das? Christoph? Ne, jetzt sind wir aber ganz durcheinander. Ja, Gisela. Ja, genau. Gisela, 51 Jahre. So, genau. Da bist du. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin zu dir. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine schlimme Krankheit, und zwar PBC heißt die Krankheit. PBC? PBC. PBC. Was ist das? Primäre Cholangitis nennt sich die. Das ist eine Autoimmunkrankheit. Sagst du nochmal, wie es heißt? PBC. Nee, ausgesprochen. PBC. Primäre biliäre Cholangitis. Ah. Das ist eine chronische Entzündung der Gallengänge, ist aber eine Autoimmunkrankheit. Mhm. Mhm. Und ich bin vor 2 Jahren transplantiert worden. Mein Grundthema ist eigentlich Todesangst. Was ist transplantiert worden? Die Leber. Die Leber ist transplantiert worden? Ja, und das ist eben durch diese chronische Gallengangsinfektion entstanden, dass die Leber auf Dauer geschädigt wurde. Diagnose ist spät gestellt worden, 2001 erst. Ja. Und danach bin ich dann behandelt worden. Das ist also eine Krankheit, die Frauen über 40 überwiegend trifft, mhm, und die sehr schwer zu diagnostizieren ist. Mhm. Und jetzt bin ich vor 2 Jahren transplantiert worden. Ja. Und habe jetzt leider das Problem, dass die Leber nicht optimal funktioniert. Und ich jetzt vor 14 Tagen Diagnose bekommen habe, dass ich wahrscheinlich eventuell, wenn es geht, nochmal transplantiert werden muss. Ja, und ich habe einfach Angst. Das glaube ich. Das glaube ich. Ganz schlimme Angst. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter von 14 Jahren. Ja, mhm, und ich würde gerne noch ein bisschen leben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Todesangst zurechtkommen soll. Wie hast du denn diese erste Transplantation, was ja immer ein großer Eingriff in, ja, den Organismus ist, wie hast du diese Transplantation... Eigentlich gut. Hast du gut geschafft? Ja. Ja. Ja. Nur dadurch, dass ich Immunsuppressivum nehmen muss, seitdem, die haben ja starke Nebenwirkungen, diese Tabletten, dass keine Abstoßung passiert. Ja. Sind jetzt meine Nieren geschädigt. Das heißt, dass ich dadurch natürlich schlechtere Chancen für eine, mhm, eventuelle nochmalige Transplantation habe. Ich glaube, das muss man immer wieder erklären. Die Leute denken manchmal, naja, dann kriegt jemand eine neue Leber und dann ist es gut. Aber so ist es ja, mhm, eben nicht. Man, also ich bin keine Werkstatt. Das habe ich schon ganz vielen Leuten erklären müssen. Das ist das Problem. Ja, man muss ständig Medikamente nehmen, damit dieses neue Organ nicht abgestoßen, genau, wird. Und das sind sehr starke Medikamente, die wiederum auf andere Organe, wie du es gerade geschildert hast, ja, genau, negativen Einfluss haben. Ja, der zweite Punkt ist noch, dass man natürlich ständig damit kämpfen muss, zu erklären, warum braucht man eine neue Leber. Weil meisten Leute denken so im Alltagsjargon, dass man irgendwie eine neue Leber braucht, wenn man Alkoholmissbrauch betrieben hat oder Drogen genommen hat. Das war bei mir nie der Fall. War eine Säuferin, denken die dann. Ja, klar. Ja, sowas. Ne? Ja. So. Ja. Wir wohnen hier in ländlicher Umgebung, die sagen dann, wie Leber und so. Und das finde ich ganz schlimm, weil man hat genug zu kämpfen, sowieso allerdings, schon nach der Transplantation. Allerdings, ne? Ja. Und dann auch so dumme Sprüche, das kann ich bald nicht mehr hören. Ne? Sag mal, in der Tat haben die Leute das zu dir auch ins Gesicht gesagt? Nö, nee, aber man erfährt es ja dann. Ja. Es wird gemunkelt, weil keiner versteht diese Krankheit. Das ist halt eine Krankheit, die in letzter Zeit eben besonders diagnostiziert werden kann. Aber, mhm, dazu müssen Frauen über 40 erstmal sich, ja, gezielt untersuchen lassen. Wenn die Leberwerte über eine gewisse Zeit erhöht sind, mhm, dann sollte man eben auf diese Diagnose bestehen und gucken, dass man da in Tübingen bestimmte Tests machen lässt. Mhm. Nur dadurch kann das festgestellt werden. Und bei mir ist es leider zu spät festgestellt worden. Ja. Sonst hätte ich früher vielleicht wirklich behandelt werden hätte können. Hätte man was machen können irgendwie. Genau. Ja. Jetzt sind deine Werte, kann man das so sagen, die Werte so schlecht, dass man daraus ableitet, die Leber funktioniert nicht mehr. Nee, die Werte, das ist ja das Skurrile daran. Die Werte sind eigentlich noch nicht mal so schlecht, aber ich habe jetzt Bauchwassersucht und ich bin in einer Selbsthilfegruppe für Lebertransplantierte, mhm, und da steht nun drin, das habe ich heute gerade gelesen, dass wenn man dieses Bauchwasser nicht mehr entfernen kann, dass eben ein Hinweis darauf ist, dass die Leber irgendwann bald nicht mehr funktioniert. Und dann hat man so eine Lebenszeit von einem Jahr. Ach so. Und ich kann mit dieser Perspektive und mit dieser Angst nicht leben. Hm. Wie lange hast du damals auf diese erste Leber warten müssen? Ganz kurz, weil ich ganz kurzfristig dann, also drei Kriterien sind wichtig. Einmal der Bilirubinwert, dann der Quickwert und dann noch, also der Blutgerinnungswert. Hm. Ja, und der Kreatininwert der Niere. Und wenn diese drei Werte zusammenkommen, daraus wird dann ein MELD-Score ermittelt und demnach kommt man ganz schnell, wenn man eben kurz vorm Tod ist. Man hat mir damals gesagt, ich hätte noch 3 Wochen zu leben. Und dadurch habe ich ganz schnell eine Leber bekommen. Nur leider war die Leber nicht optimal, weil diese Leber ist total verfettet gewesen. Ach so, man transplantiert also auch Organe, die nicht optimal sind. Nö. Nur es hat mir das Leben gerettet. Ich will das nicht werten, weil ich denke, ich habe dadurch 2,5 Jahre Lebenszeit geschenkt bekommen. Nur dass das jetzt noch probiert, also ich bin mit diesem Ereignis irgendwie gar nicht fertig geworden. Mhm. Ne? Im Grunde genommen. Ja, bitte. Weil ich habe Familie und habe gedacht, ich habe es jetzt überstanden, jetzt geht's aufwärts und nun. Da muss ja diese Information jetzt, die du da neuerdings bekommen hast, muss ja ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Ja. Ich könnte eigentlich nur weinen. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das bearbeiten kann. Du sagst, dass da jetzt wirklich wieder Todesangst da ist. Mhm. Ja, ganz massiv. Ist es eigentlich risikoreicher oder erhöht sich das Risiko, wenn man zum zweiten Mal transplantiert wird? Na klar. Ja. Durch die Autoimmunsuppressiva sind ja, wie gesagt, die Nieren jetzt schon geschädigt und man muss sie aber nehmen. Ich habe dann an einem Studienversuch teilgenommen mit 9 Medikamenten, das habe ich überhaupt nicht vertragen. Mhm. Und dann hat man diese Studie abgebrochen, weil das irgendwie nicht optimal war. So, dann habe ich mich darauf eingelassen, weil ich ja immer für Neues aufgeschlossen war. Jetzt nehme ich diese normalen Autoimmunsuppressiva, aber die haben halt diese Nebenwirkungen, dass die Nieren geschädigt werden. Mhm. Und von daher habe ich natürlich eine schlechtere Chance. Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch mal eine optimale Leber in dieser Zeit, wie ich sie benötige, kriege. Mhm. Das heißt, da sind ganz viele Bedrängungen für dich da. Einmal, diese Leber wird vielleicht immer schwächer oder es funktioniert irgendwann nicht mehr. Ja. Dann die Angst, kriege ich überhaupt eine neue Leber? Genau. Und wenn ich eine neue Leber bekomme, wird das funktionieren? Richtig. Und welche Risiken sind damit verbunden? Ja, genau. Hm. Ja. Schwierige Situation. Ja, ich versuche auch alle möglichen Hilfestellungen. Also ich bin in der Uniklinik, ich nenne jetzt den Namen nicht, und man hat mir aber da ganz deutlich gesagt, man hat versucht zu überprüfen, ob das irgendwie eine Infektion sein kann, eine Abstoßreaktion, das war es alles nicht. Mhm. Und ich habe halt dieses Bauchwasser, ich habe also 6 Liter viel mehr Wasser im Körper, 6 Kilo Gewicht mehr. Mhm. Mein Alltag ist dadurch natürlich völlig eingeschränkt, weil ich mich kaum irgendwie so bewegen kann wie vorher, ich habe Luftnot. Und die Ärzte sagen mir, ja, gehen Sie mal. Also man hat mich jetzt entlassen mit der Diagnose, jetzt warten wir mal ab, so nach dem Motto, bis die Werte schlechter werden und dann können wir mal sehen, ob wir sie nochmal transplantieren können. Und ich kann mit dieser Angst jeden Morgen nicht aufwachen. Hm. Verstehe ich. Ja, erahne ich habe mir versucht, therapeutische Hilfe schon zu suchen. Ja. Ne? Nur ich bin ja auch gar nicht in der Lage, irgendwo teilweise hinzufahren. Wenn man Wasser im Bauch hat, fühlt man sich nicht besonders toll. Ne? Gibt es sonst irgendwelche Leute aus Selbsthilfegruppen, mit denen du reden kannst, telefonieren kannst? Ich war zwei Selbsthilfegruppen. In Köln bin ich in einer Selbsthilfegruppe und in Wuppertal. Ja. Es ist aber so, dass leider diese Leute, die dann transplantiert werden, die erfolgreich behandelt wurden, gut leben und teilweise natürlich auch sehr engagiert sind und Veranstaltungen machen, Aufklärungsarbeit leisten und das sind Gruppenveranstaltungen. Und da komme ich mit meinem Problem, was ich jetzt im Moment habe, überhaupt nicht zugange. Und Das heißt, du hast jetzt noch keinen getroffen, der in einer ähnlichen Situation ist wie du? Nein. Und stehst demzufolge ganz alleine da? Genau. Hm. Du sagst, du hast eine Tochter. Mhm. Lebst du mit der Tochter allein oder mit deinem Mann auch? Mit meinem Mann. Ich bin verheiratet und wir leben in einer Ehe zusammen und ich bin glücklich, dass mein Mann zu mir hält. Ja. Was für ihn ja sicherlich auch eine ganz große Belastung ist. Natürlich, für die Tochter auch. Das ist furchtbar, ja klar. Mhm. Ne? Wir versuchen das jeden Tag zu regeln, aber... Und dein Mann und deine Tochter, beide wissen auch jetzt von der neuen ernsten Situation? Mein Mann ja, meine Tochter nicht so massiv, weil ich versuche das irgendwie ein bisschen runterzuspielen, aber... Ich denke, irgendwo spürt sie das schon, dass es wieder sehr ernst ist. Wenn du jetzt gesagt hast, Gisela, das ist schwierig, da hinzukommen zu einem Therapeuten, überhaupt jemanden zu finden. Die Wartelisten sind lange. Wartelisten sind voll. Aber dennoch, glaube ich, ist das der einzige Weg, dass du brauchst einen permanenten Ansprechpartner. Richtig. Das kann dein Mann nicht leisten. Nein, das ist unmöglich. Nee, und sonst eigentlich auch niemand so aus dem Umfeld. Ich habe Freundinnen, die rufen an und fragen, wie es mir geht. Okay, ich habe Leute, die hier halt nachfragen, aber die haben ja alle solche Probleme nicht. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man nicht in einer ähnlichen Situation ist. Das glaube ich, ja. Mhm. Ja. Vielleicht ist ja jemand, der uns zuschaut und zuhört, in einer ähnlichen Situation. Das habe ich gehofft, deshalb habe ich dich auch angerufen. Ich rufe dich deshalb an, weil du immer sehr gezielt und sehr genau Fragen stellst, die zu Problemen weiterhelfen, zur Bearbeitung. Und darum finde ich das auch so toll, deine Sendung, weil du wirklich nicht irgendwie drumherum redest, sondern du führst durch deine Fragen dahin, wo man im Grunde genommen eine Hilfe bekommt. Mhm. Ne? Also das biete ich dir natürlich selbstverständlich an. Wenn jemand sich jetzt angesprochen fühlt, der möge sich bei uns melden, werden wir sofort den Kontakt herstellen. Das ist selbstverständlich, das machen wir, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder was ich noch möchte, ist, dass also wirklich Frauen, die erhöhte Leberwerte haben, ich habe jetzt schon mehrere Frauen getroffen, die fragen mich immer, sag mal, wie hat das denn angefangen mit der Krankheit? Man ist also im Leistungsvermögen, fällt man ab, man schwitzt, man ist total müde oft. Und ich denke, wenn da Leberwerte erhöht sind, dann soll jede Frau darauf drängen, die über 40 ist, doch mal überprüfen zu lassen, guter ob das Hinweis. Nicht diese Krankheit guter ist. Guter Hinweis. Krankheit heißt PBC, PBC, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Ja. Weil ich denke einfach, das ist schwierig von der Diagnostik her, aber man wird dann leicht in so eine Schublade gesteckt, die gar nicht irgendwie im Grunde genommen das trifft, was die Krankheit ausmacht. Also das finde ich einen guten informativen Hinweis, auf jeden Fall von der Seite aus. Wenn sich bei uns jemand meldet, wie gesagt, klare Sache, das vermitteln wir. Darüber hinaus möchte ich aber, dass wir im Hintergrund jetzt doch mal noch mit ihr eingehender beraten, ob es nicht eine gezielte Gesprächstherapie irgendwie doch zu arrangieren geht. Fände ich gut, ja. Ja, das glaube ich wirklich auch. Denn da muss man schon Herkules sein, wenn man das alleine bewältigt. Und es ist ja jeden Tag, bist du ja permanent letztendlich damit beschäftigt. Vor allen Dingen, ich habe es einmal mitgemacht und habe gedacht, ich habe es geschafft, ne? Nur jetzt kommt die Situation erneut auf mich zu. Derweil ist noch meine Mutter gestorben. Also es kommen viele Sachen dazu. Ich kann nicht mehr arbeiten gehen, weil ich einfach nicht leistungsfähig genug bin. Und das nervt mich alles. Ne? Verstehe. Gisela, wir machen es so, du legst bitte auf und du wirst von Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht hier, angerufen und alles Weitere besprecht ihr. Ja, ich danke. Ich wünsche dir von Herzen viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Marie. Marie ist 34. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, hallo. Hallo, Marie. Du klingst weit weg oder seltsam. Ich bin auch weit weg. Ich bin in Neuseeland. Du bist in Neuseeland? Ja. Na, das ist ja spektakulär. Ich rufe das Thema an, verwirkliche Träume. Du rufst zu dem Thema an, verwirklichte Träume. Genau. Erzähl, welchen Traum hast du dir verwirklicht? Ich ahne jetzt schon was, aber erzähl. Ja. Du ahnst richtig. Ich bin mit meinem Partner im Februar ausgewandert nach Neuseeland. Nach Neuseeland. Das war immer ein Traum. Jetzt im Februar in diesem Jahr, 2009. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ich bin immer nach dem Motto im Leben unterwegs, verwirkliche deine Träume, solange du es kannst, solange es geht und schieb nichts auf. Also ich bin immer so, ich erledige alles sofort. Ich hasse es, dieses, irgendwann mache ich mal irgendwas. Sowas gibt's bei mir nicht. Man darf nichts auf später verschieben. Später könnte man tot sein. Ganz richtig. Ja, oder nicht mehr in der Lage dazu. Genau, irgendwann geht es vielleicht nicht. Marie, warum, das klingt jetzt alles ein bisschen seltsam, wir versuchen das mal, ob es funktioniert. Warum ausgewandert nach Neuseeland? Warum Neuseeland? Ich war vor 5 Jahren das erste Mal hier. Da war ich für 2 Semester im Ausland. Das sind halt im Rahmen des Studiums 2 praktische Semester gewesen. Und ich fand es hier wunderschön. Ich hatte ein großes Problem, hier wieder wegzukommen. Und es war für mich halt immer so ein Traum, mal ganz weit wegzugehen. Also so das Weiteste, was geht, und mal gucken, wie das wohl ist. Das war auch immer ein Traum damals. Nur für die Kenner unter uns, die Neuseeland so ein bisschen doch ein bisschen Bescheid wissen. Wo genau lebst du jetzt? Auf der Nordinsel in Auckland. Ah, ja. So, der Wunsch war, mal irgendwann ganz weit wegzugehen und dir hat es da sehr gut gefallen. Und dann reifte schon die Entscheidung, ich mach's jetzt auch oder wir machen es jetzt auch. Das hat ein bisschen Vorbereitungszeit gedauert, weil wenn man nun wirklich so weit weggeht, sag ich mal, jeder Kilometer mehr hat ein Ding mehr zu überdenken. Wir haben halt alles hinter uns gelassen. Wir sind lediglich mit 2 Koffern und einer Postkiste, die vorgeschickt wurde, hierher gekommen, mein Partner und ich. Was habt ihr beruflich in Deutschland vorher gemacht? Ich hatte ein Wirtschaftsstudium gemacht und mein Partner ist Software-Ingenieur. Was für ein Ingenieur? Software-Ingenieur. Software-Ingenieur, ja. Computerspezialisten. Das war hier die Eintrittskarte in das Berufsfeld. Die sind hier gesucht, solche Fachkräfte, und da haben wir gedacht, gut, das machen wir jetzt. Ja. Und wir werden ja sehen, wie es klappt. War denn das, war das bürokratisch kompliziert, das Visum oder eine Daueraufenthaltsgenehmigung oder wie immer das da heißen mag, zu bekommen? Nein, nicht wirklich. Man muss sich halt ein bisschen in die Materie reinlesen, sich ein bisschen drum kümmern, dann geht es. Also wir haben es so gemacht, wir sind über den einfachen Weg hierher gekommen, über das Touristenvisum. Ach so. Das hat, ich glaube, 6 Monate hat man das. Genau, 6 Monate. Ja. Und ja, wir haben gedacht, gut, 6 Monate wird ja wohl reichen, um einen Job zu finden, um das und das Arbeitsvisum zu bekommen. Mhm. Und es dauerte 2 Bewerbungen, dann hatten wir unseren Job. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, so lange in Neuseeland bleiben, wie ihr das möchtet. Genau, ganz richtig. Das ist ja Wahnsinn. Im Februar ausgewandert nach Neuseeland. Jetzt ist Oktober. Ja. Gab es zwischendurch schon mal ein bisschen Heimweh oder seid ihr einfach nur glücklich? Nee, Heimweh nicht. Glücklich. Glücklich. Ja, glücklich. Wir haben über Skype Kontakt zu den Familien, das ist überhaupt kein Thema. Und ihr hört eins live in Neuseeland. Was wollen wir mehr? Naja, live geht das nicht. Ich kann nur lediglich die Streams von euch, wie heißen die denn, die Mitschnitte verfolgen. Ach so, verstehe, gut, verstehe. Aber live geht das leider irgendwie nicht. Ich habe das mal versucht, aber das kriegt man hier nicht hin. Ja. Aber gut, dass ihr alles mitschneidet, so sind wir immer auf dem Laufenden. Sag mal, du hast denn ja auch deine Familie. Ich gehe mir davon aus, dass du Familie hast und Freunde, das hast du nun alles zurücklassen müssen. Ja. War das schon ein schwerer Schritt? Weil das ist ja eine Entfernung, wo man mal nicht eben mal so hinfliegt, sondern das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr weite Reise. Die Freunde, das tut mir schon ein bisschen leid, aber dadurch, dass auch viele Freunde so während des Studiums und so weiter in alle Richtungen dann abgewandert sind, war das schon mal nicht so das Problem. Wir haben halt immer noch Kontakt mit der Familie. Gut, das war jetzt nicht so ganz einfach, aber letztlich haben wir ja doch immer noch Kontakt über Skype. Und wir haben jetzt mehr Kontakt, als es vorher war, als man noch zusammen in Deutschland wohnte. Ja, Wo ich immer so ein bisschen zurückblick, denke, wenn mal gesundheitlich was ist, dann bist du nicht direkt da und kannst dich nicht kümmern. Ja, das ist so ein Punkt. Ja, aber ja. Na gut, jeder lebt irgendwo sein eigenes Leben. Alle haben ihre Beschäftigungen im Alltag. Ja. Was machst du denn beruflich jetzt dort unten? Ich bin Trainerin im Reitsport. Trainerin im Reitsport? Ja, ja. Das ist wir haben auch vor einer Weile schon mal telefoniert. Ich habe einen totalen Umschwung in der Karriere gemacht. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert. Ja, genau. War halt hier 2 Semester im Ausland und ja, irgendwie war es dann doch nicht mehr. Ja. Und nun bin ich halt hier Trainer im Reitsport, habe auch bessere Jobchancen damit. Also, das ist dann wirklich ein ganz großer, verwirklichter Traum. Viele Leute träumen ja davon, auszuwandern. Wenige machen es. Bei vielen klappt es auch nicht, weil das ist natürlich schon immer verbunden mit einem großen Risiko. Gibt ja schon Fernsehserien, die Rückkehrer, wo die Leute dann wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber das ist bei euch nicht abzusehen. Ihr wollt auf jeden Fall da bleiben. Ja, also ich wurde oft oder wir wurden oft drauf angesprochen. Ja, wann kommt ihr denn wieder? Und dann haben wir gesagt, nee, gar nicht. Also erstmal nicht, vielleicht für einen Besuch in 2 Jahren mal, aber ja. Es sind Besucher hier, herzlich willkommen. Du bist hier, auch dazu, hier wird es eingeladen, wenn du eine Reise machen möchtest. Super. Hier wird es jetzt Herbst und die Blätter werden braun und es wird ein bisschen kühler und useliger draußen. Wie ist das Wetter bei euch? Sonnig, 20 Grad bei uns ist der Übergang zwischen Frühling und Sommer. Es ist so wie Mai. Ah, mach uns nur neidisch. Ja, der Winter war auch nicht so schlecht. Also gut, ein bisschen regnerisch, wir hatten einige ordentliche Regenfälle. Ja. Aber nicht wirklich winterlich kalt. Also mit T-Shirt und Flipflops liefen die Leute hier im Winter noch hoch. Aha. Und das ist auch dann normal im Winter, da wo du wohnst? Ja, im Norden halt. Im Süden, auf der Südinsel liegt ordentlich Schnee. Da das habe ich schon im Fernsehen gesehen. Ja, das ist Neuseeland ist wirklich sehr, sehr exotisch irgendwie. Das sind immer ganz, ganz tolle Bilder, die man im Fernsehen sieht, wenn über das Land berichtet wird. Absolut. Also es ist wirklich sehr freundlich hier, sehr nett. Das war auch mit einem Auswanderungsgrund. Es ist hier wirklich sehr anders. Es fängt bei der Politik an, es hört bei den Schulen auf und das ganze Alltagsleben ist hier wirklich sehr entspannter und nicht so hektisch und stressig, sehr freundlich miteinander. Habt ihr denn... Das vermisse ich so ein bisschen in Deutschland, ehrlich gesagt. So. Ja. Ist es euch denn gelungen, relativ schnell Kontakte und Freunde zu finden, Kontakte zu knüpfen? Ja, das ging relativ schnell durch die Arbeit, bei mir durch die ganzen Reitschüler und die Reitclub-Aktivitäten. Ja klar, da ist natürlich dann viel Kommunikation. Also ja, bei aller Freude und bei allem, ja, Freuen darüber, was du da jetzt erlebt hast oder was ihr da gemacht habt. Gibt es irgendwas Kritisches auch, was du sagen würdest über Neuseeland? Was Kritisches finde ich, dass viele Dinge hier schwer oder sehr teuer zu haben sind. Also wo ich jetzt neulich geguckt habe, ein Beispiel. Mhm. Ich möchte ein Fahrrad haben. Mhm. Irgendein Olles, was zwei Räder hat und irgendwie funktioniert. Das ist hier nicht möglich, mal irgendwie so ein billiges, rostiges Rad zu bekommen, weil das irgendwie Güter sind, die hier importiert werden oder nicht so häufig sind. Ja. Also die sind alle sehr teuer, so, das muss ich sagen. Ah, ja. Käse ah, ja. ist sehr teuer. Käse. Aber so ein französischer Brie, der kostet hier $5 und das finde ich dann schon viel. Ja, der hat ja auch eine weite Reise machen müssen. Naja, gut, aber Schafkäse kriegt man hier billig. Also Marie, die Leitung ist ein bisschen schwierig, vielleicht ist es auch ein bisschen anstrengend für die Zuhörer zuzuhören, aber auf jeden Fall war das sehr interessant. Ich wünsche dir und deinem Freund, deinem Partner alles Gute und auf dass dieser Traum, den ihr euch erfüllt habt, dass der weiterhin und sehr, sehr, sehr lange auch ganz wunderbar für euch sein wird. Alles Gute! Ja, also ich bin auch sehr glücklich darüber und ich möchte auch nochmal appellieren, schiebt nichts auf, die sind dazu da, um in die Tat umgesetzt zu werden. Ja, und ich finde ja auch immer, selbst wenn man etwas versucht hat und dann scheitert, ist das auch nicht so schlimm, dann hat man es wenigstens versucht. Oh, richtig, da sagst du was. Wir wurden oft darauf angesprochen, bevor wir abgereist sind. Ja, jetzt gebt ihr hier alles auf, was ihr habt. Und dann seid ihr in ein paar Monaten wieder da und dann habt ihr alles umsonst gemacht. Ich sag, nein, umsonst finde ich das gar nicht. Ich sehe es genau andersrum. Dann ist es wenigstens auf dem Kopf, dann ist es versucht. Genau, und genau. Wir können ja nur daraus gewinnen und genau. Eindrücke gewinnen und schöne Sachen gesehen zu haben. So, jetzt sage ich ganz herzliche Grüße ans andere Ende der Welt. Ja, alles Gute euch beiden. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Die Marie aus Neuseeland war das. Herzlich willkommen, Christoph, 43 Jahre alt. Guten Morgen, Christoph. Ja, moin, Domian. Christoph, um was geht's bei dir? Ja, selbes Thema wie letzte Nacht. Auch der verwirklichte Traum. Jo. Ja. Traum, Wünsche oder wie auch immer. Und ich habe so vor, ja, wie gesagt, 6-7 Jahren, also ich schreibe nebenbei meine Gedanken ein bisschen auf und Geschichten und so weiter und so fort. Und dann unter anderem auch so ein bisschen erotische Literatur und so weiter und so fort. Und dann hatte ich die Fantasie, dass ich eine Geschichte geschrieben habe mit der Ehefrau vor dem, im Beisein des Ehemannes praktisch zu schlafen. Das war aber eine Geschichte. Das war eine Geschichte, ja. Ja. Die habe ich aufgeschrieben und in der Zeit, wo ich dann solo war, habe ich mir gedacht, irgendwie, Mensch, meine Güte, warum verwirklichst du das? Warum nicht? Macht man das nicht eigentlich mal? Ja. Ne? Warum soll man es nur aufschreiben und in anspruchsvolle Literatur gießen? Man sollte es real machen. Ja, genau das habe ich gedacht und weil ich auch glaube, also meine uralt älteste Freundin sagte mir letztens noch, Mensch, du bist so ein lustvoller Mensch, das wusste ich bis dahin noch gar nicht. Ja, komm, jetzt kokettier nicht. Ja gut, okay, aber ja, es stimmt irgendwie und dann habe ich mich da dran gesetzt und habe das dann auch mit zwei Ehepaaren durchgezogen. Ah, also das heißt, du hast mit der Frau dieses Ehepaares geschlafen und der Ehemann hat sich das Ganze angeguckt. Ja. Ja, das hast du zweimal gemacht bisher. Das ist eigentlich ausgelegt. Also ich habe mich dann da reingelesen in diese Sache. Da gibt's eine richtige Fangemeinde in Anführungsstrichen von. Aber du hast es real gemacht. Ich habe das real mehrfach gemacht. Ja, das meinte ich gerade. Ja, du hast es real gemacht. Wie hast du diese Pärchen gefunden? Übers Internet. Die ganze Geschichte nennt sich eigentlich Cook Olding. Cook Holding? Ja, oder Cook Holding. War auch schon mal ein Thema bei dir in der Sendung. Irgendwo da, also wobei ich diesen Begriff gar nicht kenne. Cook Holding? Na egal. Ja. Komm, also, lass uns mal ein bisschen Butter bei die Fische tun. Wie geht denn das denn ab? Dann kommst du da zu den Eheleuten nach Hause. Ja. Beschreib mal so eine so eine Szene, wie es dann abgegangen ist. Die Kontaktaufnahme über Internet. Klar, okay. Auf diversen, wie gesagt, diversen Foren. Ja. Und dann hat man einen Termin ausgemacht und wo traf man sich? Es geht schon so ab, dass man nicht direkt sagt, irgendwo hier Butter bei die Fische, sondern erstmal beschnüffeln. Irgendwo, ob das auch in irgendeiner Form passt, weil... Achso, man trifft sich erstmal in einem neutralen Ort. Ja, das Ehepaar möchte ja nun auch, meistens ist es so, dass sie was für länger suchen, also... Okay, wie habt ihr es gemacht? Nicht nur für einmal oder so, sondern so hausfreundmäßig für längere Zeit. Und du triffst dich vollkommen neutral in irgendeiner Kneipe. Ja, man redet über dies und das. Ja, man schnackt über dieses und jenes. Und checkt sich so ab, ob das möglich ist. Ja, ganz genau. Und am Ende des Abends sagt man dann so, Daumen rauf oder Daumen runter? Nee, nicht am Ende des Abends, sondern beim zweiten Mal war es so, dass die beiden gesagt haben, irgendwie okay, wir melden uns bei dir. Ach so. Okay, und dann haben die sich gemeldet. Und dann? Dann haben die sich gemeldet, dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann bin ich zu denen gefahren. Mhm. Ja, und nettes Ambiente, nettes Haus. So, das meinte ich jetzt gerade. Wie geht das dann? Du klingelst da, öffnen die Leute schon, weiß ich, im Bademantel oder leicht bekleidet oder sind die noch ganz normal angezogen? Wie geht das? Nee, ganz witzig. Also in der Gegend, in der ich damals gewohnt habe, beziehungsweise, ja doch, die haben 20 Kilometer weg gewohnt von mir. Das war eine Reihenhaussiedlung. Und wie gesagt, die Frau hat geöffnet und guckte erstmal links und rechts irgendwo, ob auch niemand guckt. Verstehe. War sie angezogen? Ja. Alles vollkommen normal nach Hause. Also, dann war sie angezogen und sie hat dann konspirativ geguckt, ob es auch keiner sieht, dann bist du reingegangen. Ja, reingegangen, irgendwo gegenseitig begrüßt, alles vollkommen normal. Redet man dann immer noch sehr lange oder geht es dann doch bald zur Sache? Für meine Begriffe zu wenig. Also wie, zu wenig geredet oder zu wenig zur Sache? Ja, wir hätten gerne noch länger reden können. Ja. Um das Gefühl einfach füreinander zu bekommen, irgendwo, aber die wollten gleich loslegen. Die wollten relativ schnell loslegen, ja. Und dann geht man ins Schlafzimmer? Nee, Gästezimmer. Gästezimmer, damit das Schlafzimmer nicht beschmutzt wird. Ja, so. Das Bett war ja frisch bezogen, muss man vorsichtig sein. Okay, im Gästezimmer. So, ja. Und dann hast du losgelegt und hast dich mit der Frau vergnügt und er saß daneben. Saß er nackend daneben? Ja, alle drei. Hat er dabei onaniert, während du mit ihr dann geschlafen hast? Nee, überhaupt null. Irgendwo. Also wir haben uns auch nicht berührt und ich wollte ja auch nichts von ihm irgendwo. Ist klar. Mhm. Die ganze Geschichte dreht sich nur um die Fantasie mit der Ehefrau vor den Augen des Mannes. Hat den Mann das erregt? Hast du das gesehen? Ja klar, natürlich. Das ist ja von beiden Seiten. Ja. Irgendwo. Also. Und haben die beiden, die Eheleute, dann auch miteinander geschlafen, während du noch da warst? Nein. Nee, das haben die hinterher, haben die sich schön gemacht, dann in ihrem Schlafzimmer wahrscheinlich. Ich weiß, dass die das ziemlich erregt hat und die danach noch lustige Stunden hatte. Danach ging es dann Ramba, Zamba zur Sache bei den beiden. Mhm. Wie lange hat dein Auftritt dann bei diesem Ehepaar gedauert? So anderthalb, zwei Stunden. Ah ja, ist doch ganz schön. Und für dich ist es so, dass dich das auch scharf macht, die Vorstellung oder die Tatsache, dass dann ein anderer Mann, das heißt der Ehemann sogar dieser Frau, dir zuguckt, wie du mit seiner Frau schläfst? Also zurzeit nicht irgendwo, vielleicht kommt es mal wieder. Aber in dem Moment, als du bei diesem Paar, über das wir gerade gesprochen haben, warst? Während der Zeit, wo ich das mit den beiden Paaren, also getrennt voneinander, natürlich, einfach mir erfüllt habe, diesen Wunsch, oder diese Begierde oder Gier oder wie auch immer, oder Fantasie erfüllt habe, da auf jeden Fall, klar, natürlich. Kann ja sein, dass jetzt, du hast es mal gemacht und nun ist die Sache auch erledigt für dich, kann ja auch sein. Scheint mir so, ja. So Feuer und Flamme scheinst du nicht mehr zu sein, sonst hättest du das jetzt... Ist eine super spannende Geschichte. Momentan bin ich aber, also das war auch immer nur so, wenn ich solo war. Also das war nie so, wenn ich in einer Beziehung gesteckt habe. Naja, das will ich hoffen. Nee, denn, überhaupt nicht, null, kein bisschen. Ja. Aber ich glaube schon, dass das eine interessante Erfahrung ist und ungewöhnlich. Also so viele werden das nicht machen. Glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt schon eine riesige, ja, riesig ist übertrieben, aber es gibt schon eine Fernsehung. Ja, es gibt ja von fast allem Gemeinen, wo man das gar nicht so erahnt, dass es doch so viele gibt. Ja, nur ich meine, der Spaß an der ganzen Sache ist halt auch so, weißt du, so ein Machtspielchen und so weiter und so fort. Ja, ja, klar. Ja, ja. So, jetzt konntest du ja die real gewonnenen Erfahrungen gut umbauen in deine, in dein literarisches Werk, was du da verfasst. Auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir jetzt demnächst so eine andere Version von Feuchtgebieten, aber geschrieben von Christoph. Nee, kommt zumindest sehr gut in den diversen Foren an. Ah, siehst du. Ja, ja. Also ich meine so Klicks von 8.000 bis 10.000. Wobei ich ja glaube, das ist so meine private Meinung, dass Feuchtgebiete nie im Leben so ein Erfolg geworden wäre, wenn das ein Typ geschrieben hätte. Sondern das hat diese süße Charlotte geschrieben, die wir alle putzig und nett finden. Und dann hat das einen besonderen Reiz. Falsch. Ja. Ah, berichtige mich. Die meisten Zuschriften zu meinen erotischen Ergüssen, ja? literarisch-erotischen Ergüssen, ja? habe ich Frauen gekriegt. Von Frauen? Ja. Ja. Also vielleicht wäre es ein Versuch wert, dass du da das groß einsteigst irgendwann. Wäre eine ganz neue Idee aus unserem Gespräch jetzt. Ja. Christoph, auf jeden Fall fand ich es interessant, mit dir gesprochen zu haben und dass du uns deine Aktivitäten da erzählt hast. Ja, schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss, Domian. So, ihr Lieben, 1.32 Uhr. Jetzt gibt's eine Domian-Postecke. So, und ich bin von einigen von euch etwas abgewatscht worden. Diese Woche. Und das ist ja auch gut so. Man muss ja nicht immer einer Meinung hier sein. Das zeichnet ja diese Sendung auch aus, dass hier alle Leute ihre Meinung sagen können. Und zwar ging es wegen der Wahlsendung am Montag. Nicht wegen der Sendung, sondern wegen meiner Äußerungen in dieser Sendung. Und stellvertretend für einige kritische Mails hier eine von Peer, Anja und Kai. Und die drei schreiben, Hi Domian, wir sind eine WG aus Viersen und langjährige Fans deiner Show und können uns fast immer deiner Meinung anschließen. Am Montag allerdings waren wir richtig wütend und wir wollen doch nun in einem Punkt vehement widersprechen. Deine Sympathie für die SPD in Ehren. Aber das ist noch kein Grund, so scharf mit den Linken ins Gericht zu gehen. Wir alle drei haben nämlich diese Partei auch gewählt und stehen dazu. Natürlich will kein Mensch DDR-Verhältnisse zurückhaben und dass die ehemalige SED das Grauen schlechthin war, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Uns allerdings geht es um das Jetzt und Hier. Wir wollen einen sozial gerechten Staat, wir wollen kein Hartz IV, keine Rente mit 67 und wir wollen, dass die kleinen Leute auch vom Reichtum unseres Landes profitieren und nicht nur die Bonzen und geschickten Manager. Wir wissen, dass du genauso denkst, aber halt eine andere Partei gewählt hast. Unser Kreuzchen auf dem Wahlzettel war eine klare Protestwahl. Aber wir finden Gregor Gysi durchaus glaubwürdig und im Übrigen ist er eine große Bereicherung für die deutsche Politik-Streitkultur. Also, wenn du uns verzeihst, dass wir links gewählt haben, verzeihen wir dir, dass du SPD gewählt hast. Also das finde ich jetzt sehr versöhnlich, das finde ich sehr nett und ich würde sagen, so reichen wir uns die Hand und so können wir gemeinsam dann gut weitermachen. Das war eine Mail von Anja, Peer und Kai. Dann noch eine kritische Äußerung, eine anonyme Mail zum Thema Counter-Strike. Hi Domian, ich bin keiner, der 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzt, aber ich spiele Counter-Strike ab und zu und ich muss sagen, dass die Meinung, die in den Medien verbreitet wird und die du offenbar auch hast, schlichtweg falsch ist. Ja, Es werden bei Counter-Strike Menschen erschossen. Aber es geht hauptsächlich um den taktischen Aspekt. Wie spiele ich am besten mit meinen Mitspielern zusammen? Wo kann ich mich verstecken? Und so weiter und so weiter. Jeder, der sich zu diesem Spiel äußert, sollte sich intensiv damit beschäftigen, bevor er eine unqualifizierte Meinung von sich gibt, schreibt dieser Schreiber. So, dann hat uns geschrieben Carina, 27, aus Montabaur. Und die Carina schreibt, hallo Domian, ich habe ein Jahr in Kanada gejobbt, in einer indischen Bank im Keller. Ich musste dort Schecks prüfen und durch eine Maschine per Laufband weiterversenden. Diese eintönige Tätigkeit konnte ich nur überstehen, weil ich mir immer die aktuellen und auch die alten Folgen von dir bei nachtlager.de heruntergeladen und sie mir dann während der Arbeit angehört habe. Manchmal 6 Sendungen hintereinander. Dank dir ging der Tag dann schneller rum. Jetzt bin ich wieder in Deutschland und wünsche dir noch ganz viel Spaß mit deiner Sendung. Ich bin fast jede Nacht live dabei. Schönen Gruß an Montabaur, an die Carina. Und noch eine Mail zu unserer Themensendung vorige Woche Gänsehaut. Da schreibt Claudia, lieber Jürgen Domian, ich habe schon unzählige Sendungen von dir gehört, aber noch nie habe ich so lachen müssen wie bei dieser Ausgabe. Es war eine so wunderbare und originelle Sendung, dass mein Mann von meinem Gegicker schon wach wurde. Neben all den vielen traurigen und erschütternden Berichten deiner Anrufer war diese Sendung absolut herzerfrischend. Besonders zum Schluss die Schilderung der ganz jungen Anruferin, die immer eine so heftige Gänsehaut bekommt, wenn man ihr am Öhrchen knabbert. Ich schätze dich sehr und wünsche dir und deinem Team auch persönlich alles Gute. Liebe Grüße, Claudia. Ende unserer Postecke für heute. 1:36 Uhr und 36 Sekunden und jetzt machen wir weiter mit unserer freien und offenen Themenrunde und ich freue mich begrüßen zu können den Olaf und Olaf ist 41. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Domian. Hallo, Olaf. Weswegen rufst du mich an? Ich bin unglücklich verliebt. Ach du je. Eigentlich bin ich glücklich verliebt, aber ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Erzähl mal ein bisschen mehr. Es gibt in unserem Unternehmen eine Praktikantin, die ist seit 7 Wochen da und die ist klasse. Wie alt ist die Praktikantin? 34. Ach, das geht ja noch. Ich hatte schon ganz schreck. Praktikantin hätte auch so 15, 16 sein können. Ja, genau. Aber das ist nicht meine Zielgruppe. Eine 34-jährige Praktikantin in deiner Firma, die du gut findest. Ja, die finde ich sehr gut und die finde ich toll. Die finde ich attraktiv. Die ist vor allen Dingen schlau. Es gibt ja selten Frauen, die auch schlau und attraktiv sind. gibt's auch. Ist so. Aber bei Männern auch so. Es gibt auch wenige Männer, die attraktiv und schlau sind. Ja, aber ich habe über Frauen gesprochen. Okay. Und sonst gibt es wieder Protestanrufe. Das Problem ist einfach, dass ich grundsätzlich nie irgendwie in der Firma mit Mitarbeitern oder mit Kollegen irgendwas anfange. Sollte man auch tun, nichts zu unterlassen. Genau. Ja. Und das habe ich bisher, bin ja jetzt auch nicht irgendwie besonders arg jung, auch ganz gut durchgehalten. Hm. Aber hier ist es irgendwie anders. Und ich habe ihr das noch nicht zu verstehen gegeben und ich bin eigentlich so im Hin und Her gerissen, ob ich das jetzt anfangen soll. Also es ist jetzt auch so, dass ich frei bin, ich glaube auch, dass sie frei ist. Und ich nicht weiß, ob das gut ist, dieses Prinzip zu verlassen oder nicht. Was hat dich so sehr an der Frau fasziniert? Sie ist sehr hübsch, okay, das hast du gesagt, aber beschreib sie mal so ein bisschen. Ja, sie ist wie gesagt hübsch, sie ist schlau, sie hat sehr helle, wache Augen, sehr helle, große, blaue, wache Augen, sie ist neugierig, sie ist einfach positiv, sie ist optimistisch, sie ist auch talentiert in dem, was sie macht. Die ist einfach gut. Also die ist wirklich gut. Hast du direkt mit ihr beruflich zu tun oder ist sie? Direkt einmal am Tag. Also im Prinzip macht die was anderes, aber einmal im Tag bin ich in der Abteilung. Und bist du in dieser Firma in einer sehr hochgestellten Position? Ja, ich bin im Prinzip die Nummer 1. Du bist der Chef in der Firma. Ja, genau. Mhm. Und das hat aber, ja, das ist sozusagen, das nächste Problem noch, aber das wäre auch ein Problem, wenn ich die Nummer 17 wäre oder so, also das wäre jetzt egal. Mhm. Aber es ist für mich eben so, soll ich das tun, soll ich es nicht tun und die verlässt auch unser Unternehmen irgendwann wieder, das ist begrenzt. Ja, das ist jetzt natürlich sofort mein Gedanke gewesen, Olaf. Eine Praktikantin ist in der Regel nicht so lange oder ein Praktikant in einer Firma. Wie lange ist die denn bei euch? 12 Wochen, dauert also noch 5 Wochen. Das ist ja nicht mehr so lang. Nee, jetzt könnte man sagen, man wartet ab, das ist ganz klar. Genau. Ist klar. Auf der anderen Seite, Ist es dir zu lang? Klar. wenn ich die normalerweise kennenlerne. wenn du so, versuchst du noch sehr, sehr formal dich ihr gegenüber zu verhalten oder bist du, shakerst du schon so ein bisschen mit ihr rum und? Nein, also außer dass ich ihr, also ich glaube, dass es, dass wir beide eine Basis haben. Also wie macht man das? Man kann ja auch Blicke werfen, man kann lächeln, man kann einen Tick freundlicher sein als normal. Genau, in Nuancen merkt man das. Ganz genau. Und so, du meinst zu merken, dass sie dich auch gut findet? Ja, und ich bin aber auch sonst auch ein offensiver Typ. Also so außerhalb würde ich die jetzt auch ansprechen. Ja. Also wenn ich jetzt außerhalb wäre und würde einfach sagen, also ich bin da ziemlich direkt, ich würde dann auch sagen, irgendwie, was weiß ich, finde sie oder ich finde dich gut und können wir vielleicht mal irgendwie was zusammen machen, was essen gehen oder was weiß ich. Das würde ich normalerweise auch machen. Ich bin da nicht zimperlich. Also ich würde dir jetzt wirklich ganz spontan sagen, Olaf, ich kann verstehen, dass du da auf heißem Kuchen sitzt und dass es dir auf den Fingernägeln brennt. Aber lass die Finger... Nein, halt dich die paar Wochen noch zurück. Du kannst ja im Arbeitsrahmen sehen, dass du oft mit ihr zu tun hast und dich freundlich mit ihr unterhältst. Ich würde nichts Privates unternehmen, solange sie in dem Verhältnis in eurer Firma steht, in dem sie im Moment ist. Ja. Somit ja auch in einem Abhängigkeitsverhältnis von dir. Genau, das ist alles. Da gibt's eine juristische Seite auch. Ja, und das ist für dich und dann für auch den Kollegen gegenüber kompliziert, wenn das dann rauskommt und es hat alles so einen üblen Beigeschmack. Aber genau. Es ist doch fast ein Glück, dass die nur Praktikantin ist. Stell dir mal vor, die wäre fest angestellt bei euch und wäre jetzt immer da. Dann wäre es kompliziert. Genau. Aber so finde ich es gar nicht kompliziert. Ich finde es toll, dass du dich verliebt hast. Jetzt wirst du die Finger schön bei dir behalten die nächsten Wochen. aber im Prinzip, um das mal ganz kurz zu sagen, du teilst im Prinzip meine Skrupel. Also so in der jetzigen Situation. Ja, finde ich, ja, wirklich. Okay. Ja, finde ich. Diese Skrupel hätte ich auch. Und da es ein überschaubarer Zeitraum ist von gar nicht mehr so vielen Wochen, finde ich, ist dir das, du junger Spund, mit 41 Jahren auch zuzumuten. Das hältst du aus. Okay. Ja, ist okay. Also. Mann. Hör mal, wenn du da der Boss bist, hast du nicht Angst, dass man dich an der Stimme erkennt? Das ist mir egal. Das ist dir egal, echt? Ja, das ist mir jetzt egal, wenn ich mit dir darüber rede, das ist... Ja, ist das so tiefe Nacht, die schlafen ja alle schon. Ja, und selbst wenn. Also, nee, ich habe damit ja auch keine Schmerzen. Also ganz ehrlich, meine Assistentin, die hat das schon gemerkt. Die hat es schon gemerkt, ja, Frauen wittern sowas eher. Ja, ich weiß, die hat mir das auf den Kopf zugesagt. Wie lange bist du denn schon solo? 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Ich stutzte gerade, die hat dir das auf den Kopf zugesagt? Ja. Und wie hast du reagiert? Ich habe das nicht kommentiert. Ich habe einfach nur gelächelt und nichts gesagt. Gut, dann weiß sie Bescheid. Sie glaubt, dass sie Bescheid weiß. Aber und auf manche Fragen antwortet man einfach besser nicht. Also das ist. Aber sag mal, 5 Jahre, du bist ein selbstbewusster Typ und gehe mal davon aus, dass du auch nicht der schlecht Aussehendste bist. Wie kommt es, dass du 5 Jahre solo bist? Weil ich zu viel arbeite. Das ist nicht gut. Das dich definitiv an mir nervt, das weiß ich nicht. Also ich bin mit der Situation ja sehr glücklich. Also, dann muss man auch schon sagen, auch das muss man, also es soll jetzt keine Frauenschelte sein, es ist schon so, dass Frauen natürlich auch gerne erfolgreiche, schlaue Männer haben, aber den Preis dafür ungern bezahlen. Ja. Also das muss man bist du denn noch also mit deinen Kräften noch gut dabei oder hast du das Gefühl, schon bald am Limit zu sein, dass du so sagst, irgendwann ist es burning out, mehr kann ich nicht? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich empfinde das noch nicht als Stress, ich empfinde das also... jeden Tag ist das spannend aufzustehen und so weiter. Also es ist wirklich, mache ich schon lange, mache ich auch gern und so weiter. Aber es ist schon, also es leiden halt andere Sachen drunter. Also ist das deine Firma, die du aufgebaut hast? Also in angestellter Form ja. Ah ja. Also es gehört zu einer größeren Gruppe und sehr, sehr, sehr selbstständiges Arbeiten. Und hast du Kinder? Nein. Nee. Ich war noch nie verheiratet und also ich hatte schon längere Beziehungen, also längste war irgendwie 9 Jahre. Ja. Aber nee, ich bin nicht geschieden, nicht verheiratet, keine Kinder und gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass in diesen 5 Jahren du nicht wie ein Mönch gelebt hast. Also ganz ehrlich, ich hatte die letzten 2 Jahre überhaupt nichts. Kein Sex, also, gar nichts. Nee. Also, immer in der Firma. Nee, nicht nur, ich habe auch andere Dinge, die ich gerne mache, Sport und ich bin auch verreise gern und solche Sachen, aber es ist jetzt nicht so, nee, also und ich bin... Nee. Ja, du hast recht, es ergibt sich auch nicht immer und man kann es auch nicht erzwingen und dann wird es auch irgendwann albern, wenn man es auf Biegen und Brechen haben will, dann ist es halt so. Und ganz ehrlich, auch wenn du mich gerade einen jungen Spund genannt hast, kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Es ist auch ein schwieriges Alter. Ja, das glaube ich. Also das, was auf dem Markt ist, ist entweder sowieso nicht vermittelbar oder ist wieder auf dem Markt. Also irgendwie so ein, Olaf, was meinst du, wem du das sagst? Okay. Da verstehen wir uns sehr gut. Ja gut. Da verstehen wir uns sehr gut. Das ist wirklich. Es kann ja sein können, dass du selber glücklich bist. Also insofern, es gibt ja auch Leute, die dann beneidenswert glücklich sind. So ist es ja nicht. Nein, aber das ist mir schon klar, dass das schon schwieriger wird. Wenn man älter wird, dass es alles komplizierter wird. Und wenn man dann eben, wie gesagt, nicht so oberflächliche Sachen will, also weil du hast ja spontan gesagt, ja, wie alt ist denn die oder so. Ja. Man kann natürlich in diesem, was erstaunlich ist, dass Männer irgendwie so mit Anfang 40, habe ich auch nicht gedacht, irgendwie doch auf Frauen so Mitte 20, Ende 20 eine riesen Ausstrahlung haben. Mhm. Nur das ist ja ohne Zukunft. Also jedenfalls nicht so. Also was die noch alle durchmachen wollen, die Jungen bücken, will ich nicht noch mehr mitmachen. Ja. Und, ja, vor allen Dingen, wenn der Altersunterschied extrem ist, du bist 41 und du fühlst dich jetzt in eine 18-Jährige vergucken oder 19-Jährige, das sind ja schon Welten, die dazwischen liegen. Nee, und das finde ich auch nicht authentisch. Und unter uns und ganz ehrlich gesagt, natürlich ist es dann ein schönes Stück Fleisch, sage ich jetzt mal so, ja, das ist auch ein Kick. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist nicht nachhaltig. Und da kommt auch wenig bei rum. Also du wärst kein Lothar Matthäus. Nee, sowieso schon mal nicht. Schon vom IQ her nicht. Das ist fast schon peinlich, wenn er mit seinen jungen Mäuschen da immer ankommt. Und ja, gut. Ich danke dir auf jeden Fall in der Bestätigung meiner, sagen wir mal, moralischen Zweifel daran und finde ich gut sozusagen. Also das heißt, du hast es dir wahrscheinlich schon ausgerechnet, wann wird sie weg sein? Nee, habe ich noch nicht. Nee. Also ich genieße das jeden Tag habe einfach nur gedacht, was machst du jetzt? Also normalerweise, wenn ich die irgendwie normal sehen würde, würde ich angreifen, wie man so schön sagt. Ja. So, und das ist halt... Dann läufst du dich jetzt innerlich warm und greifst hinterher umso besser an. Ja, aber du weißt, wie meine Sünden, die laufen sich normalerweise nicht vom Baum warm. Aber wir sind uns einig, in der Vorgehensweise, glaube ich. Gut. Und darf ich nochmal was anderes sagen? Sehr gerne, ja, natürlich. Ich glaube, diese WG und du, ihr habt wirklich falsch gewählt, letzten Sonntag. Was hast du gewählt? Ich habe FDP gewählt. FDP? Hm. Ja. Ja, ich habe am Montag auch gesagt, dass ich erschüttert bin über das Abschneiden der SPD. Aber nein, ich will noch ganz kurz was sagen. Ich habe ganz bewusst FDP gewählt, weil ich der Meinung bin, dass sowohl CDU als auch SPD aus den letzten 4 Jahren für dieses Land nichts geleistet haben. Sie hätten die Chance gehabt, vieles zu verändern. Und ich sage jetzt nicht, in welche Richtung man da geht, aber sie hätten was ändern können und sie haben nichts geändert. Und deswegen verdienen sie es eigentlich beide nicht, weiter zu regieren. Bist du ein Wechselwähler? Was hast du bei der Wahl davor gewählt? Da habe ich Herrn Schröder gewählt. Hast du Herrn Schröder gewählt? Ja, weil ich Herrn Schröder für, wenn ich das jetzt mit Frau Merkel vergleiche, für einen sehr charismatischen Bundeskanzler. Absolut. Man muss das ja immer in der Rückbetrachtung sehen. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, dass Frau Merkel schon am Wahlabend sagt, sie ist die Kanzlerin aller Deutschen, dann weiß ich, dass sie nicht bereit ist, auch weiter Reformen voranzutreiben. Jetzt würde ich natürlich sehr gerne mit dir eingehen über Politik reden. Nee. Können wir leider nicht machen. Ich nehme es mal als Statement von deiner Seite jetzt einfach mal so auf. Und ist ja auch egal. Ich wollte eines sozusagen, das fand ich ganz witzig mit der WG. Also außerdem bin ich auch demokratisch und das muss jeder wissen. Es geht um ein anderes Thema. Ich danke dir wirklich. Ich danke dir, Olaf. Und ich möchte auch anderen noch die Chance geben. Eine schöne Nacht. Dir auch. Alles Gute. Und viel Erfolg weiterhin in jeglicher Hinsicht. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Ciao. Und herzlich willkommen, Ilona, 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ilona, was ist dein Thema? Mein Thema ist bezogen auf die Dame, die vorhin angerufen hat, Lebertransplantation. Ah ja, die Gisela. Das heißt, genau. Das heißt, das Thema Transplantation finde ich unheimlich wichtig. Bist du betroffen? Jein, ich selber nicht, aber ich habe am 14.07. eine Niere gespendet. Ah, an oder für wen? Für meinen Mann. Für deinen Mann? Richtig. Mein Mann ist seit knapp 15 Jahren nierenkrank, das heißt eine Erkrankung, dass man über Jahre immer wusste, es kann mal dazu kommen, dass er irgendwann dialysepflichtig sein muss. Und damit natürlich auch eine ungeheure Lebenseinschränkung erwartet mit der Dialyse. Mhm. Das Thema ist in der Familie bekannt gewesen. Wir haben über viele Jahre das natürlich begleitet. Die Werte sind immer mal rauf und mal runter gegangen. Und ich selber für mich habe aber schon vom ersten Zeitpunkt an beschlossen, falls es irgendeine Möglichkeit gibt, werde ich ihm von mir eine Niere geben. Hast du das so für dich in der Stille beschlossen oder hat er dich gefragt? Nein. Du hast es für dich, für dich beschlossen. Das wirst du tun. Ja. Der Hintergrund. Finde ich eine ganz große Sache, wenn man das macht. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Wunderpunkt bei mir. Das habe ich also in der ganzen Zeit bei den Ärzten, bei dem Umfeld, was es dann letztendlich mitbekommen hat, dass immer dieses Wort, es fiel also immer Hochachtung und dass sie das gemacht haben. Also das ist das, was ich eigentlich möchte, dass das eine Selbstverständlichkeit sein sollte für jeden, der diese Möglichkeit hat. Ilona, deine Ansicht in Ehren, aber das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Insofern darf man ja auch mal sagen, ist eine tolle Sache, die du da gemacht hast. Beschreib uns mal, wie diese Operation abläuft und wie kompliziert die ist. Die Operation als solches ist nicht kompliziert. Das ist eine Operation, die ganz normale Operationsrisiken bringt, birgt. Man wird entsprechend vorbereitet. Wir hatten intensive 3 Monate Vorbereitungszeit. Das heißt also, sämtliche Fachärzte musste mein Mann aufsuchen. Der hat da vieles durchgemacht. Also vom Zahnarzt über Neurologen, über. Ich selber musste dann nochmal eine Woche stationär in einen speziellen Bereich einer Klinik, wo dann die Nierenfunktion meiner beiden Nieren überprüft wurden, ob die gleich arbeiten, in welcher Stärke, welche Größe und also das ist schon aufwendig, da geht man nicht immer man geht nicht immer ins Krankenhaus, lässt sich die Niere rausnehmen. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und hinzu kam, dass ich also diese 3 Monate zu Beginn erst dachte, es ist halt wieder dieses typische bürokratische Deutschland. Es kann doch einfach nicht sein, dass man dann in dem Moment über so viele Stellen muss oder durch so viele Institutionen laufen muss, bis hin nach Köln zur Ethikkommission, wo ich dann alleine eben halt vor diesem Gremium saß. In diesem Gremium war eine Gutachterin, eine Nephrologin, das heißt also Nierenspezialistin. Es war der oberste Richter der Bundesbehörde, es war der oberste Chef der Landesärztekammer Nordrhein-Westfalen. So hochkarätig ist das Gesetz. Ja. Und man muss dann vor diesen Leuten begründen, warum man das machen möchte. Ganz genau. Das wusste ich auch noch nicht so. Ganz genau. Und ist das ich stelle mir das gerade fast wie so eine Gerichtsverhandlung vor. Ist das so genau? So ist das. Also es ist kein lockeres Gespräch, sondern ich sag's mal ein bisschen übertrieben, verhört. Ja. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, wenn man diesen Weg geht, dann lernt man dazu. Und ich muss im Nachhinein sagen, es ist gut, es ist wirklich gut, und das sage ich aus Überzeugung, dass diese in Anführungsstrichen Bürokratie vorgeschaltet ist. Denn ich habe durch diesen Weg erlebt, dass es also wirklich Dinge gibt, die ja für mich jetzt in dem Sinne oder für meine Familie unvorstellbar waren. Dass also zum Beispiel innerhalb der Familie 100.000 Euro für eine Niere verlangt wurde. Und dass dieses Gremium dann das rauskitzelt und dann an der Stelle sagt, ist nicht, ist eigentlich wunderbar. Das heißt, diese strengen Maßnahmen sind insofern schon gerechtfertigt, um Missbrauch zu durchschauen. Ganz genau. Damit man wirklich glaubt, das ist eine freiwillige Sache und da ist kein Druck ausgeübt worden, da ist kein Geld geflossen und so weiter. Richtig. Ja. Und bei uns war es also so, dass mein Mann am Montag den OP-Termin hatte für die Setzung dieses Schwanz, der für die Dialyse dann ja gelegt wird in den Arm. Und am Donnerstag hatte ich dann endgültig Donnerstagabend 17 Uhr grünes Licht für mich jetzt als Spenderin und habe dann meinem Mann am Donnerstagabend sagen können, du brauchst da am Montag nicht hin, du kriegst von mir eine Niere. Wie geht denn das dann? Der war fassungslos. Der war fassungslos? Ja. Ach, du hast ihn bis zum Schluss dann so, hast das ihm nicht vor... Ich wusste es ja selber nicht, weil ich dachte, ich will nicht unnötig Hoffnungen setzen. Und nachher heißt es funktioniert nicht. Ja. Und bei uns ist es halt durch die Blutgruppen so, dass ich ich sag mal, ein bisschen frech. Mich kann man im Grunde für alles gebrauchen, aber wenn ich jetzt irgendwas brauchte, wäre es schwierig. Aha, also das muss man auch dazu sagen, es ist nicht jeder mit jedem kompatibel, ne? Richtig. Also das muss man schon abstimmen, ob das dann auch, Stichwort Blutgruppe, ob das funktioniert. Mhm. Wie geht denn das bei der Operation? Liegen beide Personen quasi dann, natürlich in unterschiedlichen Räumen, auf dem OP-Tisch? Nein, die OP... Also deine Niere wird rausgenommen, richtig, und dann kommt die erstmal in ein Kühlfach, oder wie geht das? Richtig. Und dann aber eine knappe Stunde. Achso, aber das zeitnah also, muss die andere Operation dann auch machen. Ja. Also ich bin morgens um 8 vorbereitet worden. Wir haben auch beide gemeinsam in einem Zimmer gelegen. Haben uns dann also gesagt, gut, dann bis später. Ich bin dann runtergefahren worden in den OP und bin dann eben halt bis zu einem gewissen Punkt vorbereitet worden. Soweit ich weiß, ist mein Mann so gegen 10:30 dann in den OP-Bereich gebracht worden und er hat mir gesagt, er hat also noch gesehen, dass sie noch bei mir beschäftigt waren. So, und jetzt hast du nur eine Niere. Man kann mit einer Niere ganz normal leben. Wunderbar. Die Stelle, eine Niere ist ja ein recht großes Organ. Die Stelle, wo die Niere war, hast du ja so eine Beule? Du zeigst immer an die falsche Stelle. Ich sehe dich ja. Nein, die Niere ist vorne am Bauch rausgenommen worden. Ach so. Ja, merkt man, dass da irgendwie eine Delle ist? Oder? Das merkt man. Ist die Delle vorne am Bauchraum oder ist die hinten die Delle? Nein, vorne am Bauch. Vorne. Ja, ich denke mal, die Nieren sind hinten. Was denke ich denn da? Ja, das ist es. Also es wird vorne... früher ist das auch mal vom Rücken aus gemacht worden. Ich habe die Ärzte auch gefragt, aber die sagten, das ist also von der Technik der Operation ist es einfacher, als wenn man sie von vorne aus dem Bauchraum entnimmt. Aber man hat hinterher die Patienten, bei denen das gemacht wurde, da ist wohl Wasser wie Gewebe. Ich bin also kein Mediziner. Ja, gut, man macht das da bleibt also irgendwie so ein Sarg. So, und deine Niere hat deinen Mann, der Körper deines Mannes auch akzeptiert und alles funktioniert. Super. Ja. Gratulation. Es geht euch beiden gut. Wunderbar. Mein Mann muss jetzt noch circa 14 Tage Mundschutz tragen, aber ich sag mal nur als Anhaltswert, ein gesunder Mensch hat einen Kreatininwert von ungefähr zwischen 0,5 und 1. Mhm. Das ist so eine gesunde Niere. Mein Mann war also der letzte Kreatininwert bei 6, das heißt also Dialyse stand an. Und jetzt ist aber 1,3. Also es geht voran. Ist super. Und jedes Mal, wenn wir sind in Bochum im Transplantationszentrum gewesen, eine hervorragende Betreuung. Und auch nochmal jetzt zurück zu der Gisela. Sie hat ja in diesem Gespräch auch erwähnt, dass ihre Mutter verstorben ist. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Also Leute, ich kann wirklich nur sagen, auch gerade deine Sendung, viel, viel mehr sich kümmern um Transplantation. Ja, es gibt heute so viele Möglichkeiten, Organe zu spenden, die den Lebensspender... Aber ich rufe da bei jeder passenden Gelegenheit wirklich dazu auf, dass die Leute sich so einen Ausweis besorgen. Weil es so wichtig ist und so viel Leben und Lebensqualität, es kann Leben retten und Lebensqualität eben schenken den Menschen. Ja, aber was mein Punkt dabei ist, dass diese Organspendeausweise, den ich ja seit 68 hatte, eine der ersten mit war. Viele Menschen gehen immer von diesen posthumanen Spenden aus. Das heißt, wenn sie selber tot sind. Also meinst du, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man es auch... Es gibt zu Lebzeiten ganz viele Möglichkeiten. Noch eine Frage. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen dann danach? 13 Tage. 13 Tage noch. Ja. Und hat man da lange Schmerzen? Ja. Das schon. Ja, die müssen ja, also Leber, Darm, Magen, alles muss ja raus. Und das Unangenehmste ist, ich habe immer den Ärzten gesagt, ihr habt so Folterinstrumente, die haben also die Rippen auseinanderspreizen müssen, um mal ranzukommen. Und in den ersten 4 Tagen konnten wir beide nicht so wirklich lachen und dann haben wir immer gesagt, wir singen und dann war gut. Wie hat denn dein Mann sich bei dir bedankt für die Sache? Der hat das einige Male versucht, bis ich davon überzeugen konnte, dass ich dafür keinen Dank will. Das ist einfach für mich selbstverständlich. Eine Selbstverständlichkeit, und wenn ein geliebter Mensch in Not ist, dass man das macht. So. Und es ist einfach wunderschön, jedes Mal, wenn er muss ja jetzt jede Woche zur Kontrolle, jetzt inzwischen 14-tägig, weil es einfach super läuft. Und ich kann nur sagen, es ist das Schönste, oder da ist ein Traum in Erfüllung gegangen, für mich auch ein Traum in Erfüllung gegangen, zu sehen, Ich freue mich sehr, dass das so gut gelaufen ist. Und dass du das gemacht hast. Und das war jetzt auch ein sehr interessantes Gespräch, das, was du uns erzählt hast. Denn so im Detail weiß man das ja nicht, wie sowas funktioniert. Ich wünsche dir, deinem Mann, weiterhin gute Gesundheit. Danke. Und ich finde es toll, was du gemacht hast. Das musst du jetzt gar nicht kommentieren, dass ich das gesagt habe. Aber ich finde es einfach toll und verabschiede mich ganz herzlich von dir. Danke und nochmal bitte den Aufruf, alle sollen sich bitte kümmern. Ja. Helfen. Liebe Ilona, danke schön, alles Gute, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute Nacht in der Technik. Henrik Hage und morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche eine gute Nacht. Macht's gut, bis morgen, tschüss.